Tag, Herr Landstuhler, willkommen bei Folge 29. In der Folge berichte ich euch, wie mein Jahr 2019 so gelaufen ist. Also Zeitraum ist Januar logischerweise bis August einschließlich. Bisschen gemischter Content, über Caravan, über Messebesuche, natürlich Biken. Und was ich dann noch so erlebt habe, großer Themenblock Feuerwehr oder so, ich denke mal, es ist ganz interessant, also dranbleibe. Januar bin ich mit meinem Kumpel auf die CMT-Messe, das ist die Campingmesse in Stuttgart, gefahren. Mein Kumpel selbst, also mein Bike-Buddy, der hat schon ein Wohnmobil. Ich selbst überlege mir ein Wohnmobil anzuschaffen, und da haben wir einfach gesagt, komm, wir schauen mal gemeinsam auf der Messe vorbei, ist ja nicht weit von uns, gerade so 2 Stunden, und gucken mal, was es so Neues gibt. Und wie gesagt, er kann mir anhand in der Messe ein bisschen besser zeigen, auf was man so, wenn man sich ein Wohnmobil aussucht, so ein bisschen Wert legen soll. Also die Entscheidung zwischen Wohnwagen und Wohnmobil ist schon getroffen. Also ich will auf jeden Fall keinen Wohnwagen. Also ich will doch momentan eher mit dem Wohnmobil unterwegs sind. In welcher Form das ist, voll integriert, teilintegriert, ob ich selbst ausbaue, ob ich mir was Gebrauchtes hole oder was Neues, steht momentan aktuell noch nicht fest. Wahrscheinlichkeit der Anschaffung ist mo über 50%. Also die ganze Zeit war es so ein bisschen 50-50, also es wird eher so ein bisschen wahrscheinlich. Was es ein bisschen unwahrscheinlich macht, ist eigentlich noch, ob ich vielleicht doch so einen Zwischenstep gehe, also kein Wohnmobil hole, sondern eher einen Multivan, den ich mir ein bisschen ausbaue, Stichwort mit Hochdach oder so. Ich werde euch doch mal so ein Beispiel davon in der Show Notes verlinken. Wie gesagt, alles momentan noch nicht spruchreif. Das geht doch eher darum, dass das Fahrzeug noch Höhe hat von 2 Meter, ich also auch arbeitstechnisch oder so benutzen kann und halt auch noch die Möglichkeit hat, zur Not drin zu nächtigen oder, was es mir eigentlich eher geht, mein Fahrrad zu transportieren, ein bisschen höher zu sitzen, einfach was Neues zu haben, weil ansonsten, ihr wisst immer noch, mein Diesel-Passat habe ich immer noch, der hat jetzt 245.000 Kilometer, schnurrt eigentlich noch ganz gut. Und deshalb, wie gesagt, wert ist er nichts mehr, dank VW. Und solange der fährt oder so, wäre es eigentlich eine Luxusausschaffung, sich ein Wohnmobil zu machen. Ob sich da noch ein bisschen was ändert oder so, will ich jetzt nicht spoilern. Kann ich vielleicht später noch ein bisschen erzählen. Messe war ganz schön Kataloge mitgebrungen, alle Wohnmobile angeschaut. Ach so, die hochpreisige, ein bisschen Hate und viel oder so. Deshalb, wie gesagt, wer es interessiert, kann sich melden. Hab schon so ein bisschen genau die Vorstellung, was ich gerne hätte. Also ich denke mal so vom Aussuche her bis auf die Grundsatzentscheidung, die ist die schwierigste. Also was kaufen und wann, aber so wie das Wohnmobil dann ausgestattet sein soll, Stichwort Längsbetten, Stichwort Länge, Stichwort Raumdusche oder so, das steht eigentlich alles schon fest. Großer Themenblock hat auch schon im Januar begonnen, wird euch auch jetzt hier über die Folge noch ein bisschen begleiten, ist, dass unsere Feuerwehr 150 Jahre lang wird. Da sind im September große Feierlichkeiten geplant, haben wir uns natürlich schon ab Januar oder schon 2 Jahre vorher mit beschäftigt, was wollen wir machen. Und mich hat's als Pressewart oder halt Internetbeauftragter in Anführungszeichen und Archivbeauftragter brauchte ich doch halt ein bisschen mehr Vorlaufzeit, weil ich muss natürlich die ganze Archiveinträge noch sichern, Material kopieren, scannen und so. Deshalb. Was wir im Januar schon gestartet haben, ist eine Themenreime. Das heißt, bei uns im Amtsblatt hatten wir immer vom Bürgermeister eine Seite bekommen, wo wir natürlich verschiedene Themenblöcke dargestellt haben. Also allgemein, was ist die Feuerwehr? Natürlich mit historischer Sache aus unserer Festschrift damals noch so ein bisschen aufgebeitet. Ist vorhanden, wie gesagt, ich kann euch das hier mal verlinken, wen es interessiert. Zum praktischen Bauteil, wo es natürlich auch Bilder und ein paar Videos gibt, hatte man immer bei uns in einem alten Markt zur Vorführung geplant, dass halt auch die Bevölkerung sieht, was die Feuerwehr macht, also Fahrstoffunfall, technische Hilfe, im Sommer natürlich ein bisschen Wasser oder Fahrzeug aufgebaut, dass die kleinen Kinder ein bisschen Wasser spielen können. Also ich denke mal, war ganz gut. Fotografiertechnisch bin ich schon immer noch bei meiner Sony Alpha 6000 mit dem Ende Objektiv. Da wird sich auch bald ein bisschen was tun. Aber wie gesagt, ich fotografiere ja eigentlich nicht mehr so häufig. Deshalb im Januar war nur kurz Thema Blutmond. Und dann habe ich noch ein bisschen fotografiert, noch ein paar Rohraufgaben gemacht, weil ich mich auch noch ein bisschen mit der Bildbearbeitung beschäftige. Aber so von meinen ganzen Hobbys sind das doch vielleicht 5%. Neue Couch hat es gegeben. Da an dieser Stelle nochmal eine Lerneinheit, die ich machen musste. Meine ältere Couch, die war klappbar und irgendwie hatte ich mich total verschätzt, dass ich, was heißt, nicht mehr so stark bin, sondern irgendwie so ein bisschen ungelenkig bin oder so. Also praktisch die 70 Euro für den gesparte Hochtrag- und Aufbauservice, also die waren schlecht investiert, dass ich die gespart habe. Also da war, wie gesagt, die Lerneinheit, das nächste Mal gibt es definitiv Lieferservice. Das heißt, da Sparbrötchen lohnt sich nicht mehr, wenn man ein bisschen älter wird. Da haben wir uns mit dem Kumpel schon ziemlich abgerafft oder so. Also das hat sich da in keinster Weise gelohnt. Da haben wir wieder ein bisschen was gelernt. Zum Thema Vortragsreihen, Wunderwesten-Festival, was ich hier eigentlich immer erzähle. Das hat natürlich stattgefunden. Ist aber jetzt diesmal durch eine Vortragsreihe im Augustinum Heidelberg so bisher ersetzt worden. Hörer vom Podcast erinnern sich, das ist praktisch auf dem Emmerzkrumm in Heidelberg, diese Seniorenresidenz, wo ich schon mal ein bisschen erzählt habe. Und da war eine komplett lange Vortragsreihe geplant, habe ich mir die Termine praktisch geblockt und habe an 2-3 teilgenommen. Aber wie gesagt, erwähne ich jetzt nicht hier selbst. Februar war so ein bisschen Highlight, die Rallye Südwest. Das ist praktisch also Privatrallye, die Kall mit hochgeht. Habe ich verbunden mit einer Mountainbike-Tour, war eine schöne Tour. Gibt es ein paar gute Aufnahmen und auch ein paar Bilder. Gibt es eine relativ spektakuläre Stelle, wo die Autos abheben und so. Also es sind wie bei der Weltmeisterschaftsrallye jetzt 30, 50, 100 Meter fliege, aber halt schon so, was weiß ich, 1,50 Meter hoch und 10, 15 Meter weit, war ganz cool gewesen. Brandsicherheitswache hatte ich dieses Jahr viel gemacht. Hier erwähnen möchte ich Irish Dance. Das war eigentlich nochmal eine coole Veranstaltung, insbesondere da ich halt bei der Brandsicherheitswache relativ nah dran bin und dann auch, wie gesagt, kurz mit einer Tänzer rede kann oder halt hinter der Bühne bin oder so. Das war auch sehr, sehr nice gewesen. Biken, natürlich bin ich die Saison durchgefahren. Hier nur kurz erwähnen, dass wir uns mal mit den Odenwälder getroffen haben. Wobei aber die Odenwälder, der Kontakt ist leider ein bisschen eingeschlafen. Also zurückwirkend betrachtet war das eigentlich leider die einzigste Fahrt, die wir mit denen gemacht haben. Ich erinnere euch kurz, das sind diejenigen, die da eher so auf Cross-Country getrimmt sind. Also nicht so wie mir so die Genussbiker sind. Also sagen wir mal, die Berge 2-3 Mal hinfahren mit Pause oder so. Die sind von ihrer Art zum Mountainbike oder wie halt die Topografie ist hier im Odenwald, die sind eigentlich eher darauf bedacht, praktisch kontinuierlich durchzufahren. Also das sind die mit diesem Tempowechsel oder so, wo wir als gemütliche, sagen wir mal, Standardbiker so ein bisschen Problem hatten. Ich verbinde euch mal die Tour. Ich war, wie gesagt, der Einzige aus unserer Gruppe. Die haben mich doch mal schön gequält. Und die haben auch wieder schön, an sich mal ein bisschen schön verheizt. Aber wie gesagt, ich bin gut dran geblieben. Ich denke mal, ich habe die Pelzer gut vertreten hier. Pfannheim-Treffe ist noch zu erwähnen. Das war in Heilbronn. Das war ein schöner Tag. Immer nette Podcaster-Kollegen getroffen und wie gesagt, das Wichtigste bei dem Pfannheim-Treffen ist eigentlich, es geht nicht um Podcast, also es geht jetzt nicht um Podcast-Aufnahme zu machen, es ist einfach, dass man schön in der Bubble hat, man trifft sich, auch mit Hörer sind da dabei und hat einfach ein schöner Tag, schöner Nachmittag, ein bisschen Kultur, wir waren praktisch im Museum gewesen, wirklich hatte Ralf organisiert, wirklich sehr, sehr nice. Dann hat es mich leider geblitzt, das erwähne ich nur, weil es leider nicht das erste Mal in dem Jahr war, war ziemlich gemein. Ein aufgestellt, der Blitzer, also bei uns in der 80er-Zone. Und es war eigentlich eher, ich bin ja jetzt kein Raser, also ich fahre immer eigentlich aus Prinzip zu schnell. Und wie gesagt, hier hat es mich erwischt. Total harmlos, ich glaube 15 Euro für 10 km/h zu schnell. Aber wie gesagt, möchte ich hier mal erwähnen. Und weil der Februar natürlich so nett angefangen hat mit dem Pfannheim-Treffen, gab es auch noch eins in Heidelberg. Das war auch, wie gesagt, schöner Event. Fast selbes Publikum von Lloyd. Haben wir schön die Kurztour, Kurztrip gemacht in Heidelberg. Ist ja immer ein Besuch wert. Hat Spaß gemacht. Im März hatte ich leider Probleme mit meinem Tubeless-Radsatz. Hatte ich ja berichtet, dass ich mir den angeschafft habe. Und das hat sich dann leider doch ein bisschen hergezogen. Also zuerst hatte ich vermutet, dass die Felgen vielleicht ein bisschen Probleme hatten. Aber wie gesagt, das war halt ein bisschen nervig, weil wenn man halt schon so einen Radsatz hat, will man natürlich testen. Und wenn das nicht funktioniert, nervt's. Zum Thema Wohnmobil und Wohnwagen-Content. Meine Eltern haben sich dazu entschlossen, ihren Wohnwagen zu verkaufen. Das ist, wie gesagt, leider ein bisschen kurzfristig passiert und es ist ja wahrscheinlich ein bisschen unerwert verkauft worden, aber so ist halt das Leben. Manchmal macht man Gewinn, manchmal macht man Verlust. Für mich war es, wie gesagt, leider keine Option, weil ich A, weder Platz habe, noch Lust habe, nur noch irgendwo Stelle will. Das heißt, das ist auch nicht mein Wohnwagen. Also wie gesagt, wenn die Eltern sich doch entscheiden, sie wollen nicht mehr als Dauerkälber in Wohnwagen wohnen, dann ist er halt jetzt verkauft worden. Ein kleiner Hintergrund war auch, und zwar meine Mutter hat eine Hornhauttransplantation bekommen. Der Eingriff ist natürlich jetzt nicht unerheblich oder so. Ist aber mit einem gewissen Aufwand verbunden. Also man bekommt Gas ins Auge, muss liegen und so. Und wie gesagt, wenn es hier so ein bisschen interessiert, wie sowas vonstatten geht oder was man sich einstellt, man kann sich gern separat melden. Ich habe mich natürlich da auch ein bisschen eingelesen und habe sie, wie gesagt, immer in die Klinik gefahren und so ein bisschen den Haushalt bei meinen Eltern übernommen. Was ich auch dort getestet hat, das war Empfehlung oder der Jens Breitenbacher. Vom Breitenbacher Podcast hat das erwähnt, und zwar diese Kopfhörer mit der Knochenübertragung. Und zwar hatte ich mir da im eBay, was ist günstiges Modell, 56 Euro oder so bestellt, und zwar den Bone Conduction Z8. Ich hatte ihm auch hier versprochen, um meine Erfahrungen zu berichten. Ich finde eine gute, ich habe auch den Kopfhörer noch, weil ich leider die Umtauschfrist habe verstreichen lassen. Also so von der Übertragung und von der Sinnhaftigkeit von dem Gerät, also bin ich weiterhin voll überzeugt. Das heißt, die Sprachqualität ist gut, ihr habt die Ohren frei, ihr könnt, wie gesagt, dem Verkehr noch einigermaßen lauschen. Die Sprachqualität ist in Ordnung, auch in der Preisklasse so um die 60 Euro. Was für mich persönlich aber leider keinen Sinn gemacht hat, ich habe den oft beim Fahrradfahren praktisch getragen. Und dann ist es so, durch die Fahrtgeräusche, diese Windgeräusche, müsst ihr praktisch den Kopfhörer sehr, sehr, also auf volle Lautstärke machen. Und dann sind die Vibrationen, die ihr halt habt, ja, die sind dann im Endeffekt zu stark. Das heißt, du fahrst mit dem Fahrrad damit, du hörst, hast das Windgeräusch im Ohr, du hörst zwar auch dann Sprache, Musik, Podcast, aber du merkst auf jeden Fall auch auf der Haut, dass einfach diese Schallwellen halt in Anführungszeichen zu laut einfach sind. Während man natürlich, wenn man joggt oder man geht zu Fuß oder so, ist das wirklich nicht hörbar. Also das ist wirklich eine klasse Sache. Wer auf jeden Fall dort mal Interesse hat, testen euch das. Und wie gesagt, bei Amazon habt ihr auch die Möglichkeit, normalerweise das zurückzuschicken. Nur ich war, wie gesagt, ein bisschen zu langsam. Diese Sattelstütze, wo ich euch in der Folge erzählt habe, die defekt war, habe ich dann nach langem Hin und Her eine Austauschsattelstütze erhalten. Und zwar sogar ein besseres Modell. Wenn es dort ein bisschen die Details interessiert, melden. Ansonsten, warum das jetzt erst im Februar, wenn ich euch das erzählt, dass es im Dezember war? Ja, da hatte der Laden leider die Sattelstütze nicht mehr gefunden. Deshalb auch immer Tipp, sparen hier nicht, auch wenn es so einen Retourschein gibt. Also auf jeden Fall versicherter Versand mit Beleg und hebt das auch auf. Also mir ist es jetzt, wie gesagt, wirklich passiert, dass er weg war. Und wie gesagt, ich hatte dann endlich mal diese Austausch-Sattelstütze bekommen. Dann noch ein großes Stichwort, mobile Arbeit. Gab es bei uns in der Firma ein Pilotprojekt der mobilen Arbeit. Kein Homeoffice, gibt doch ein bisschen Unterschiede zur Versteuerung und Ersatz und so, nur mal so als Themengebiet, habe ich dann auch ein bisschen ausgiebig nutzen müssen und können und dürfen. Und meine Erfahrung an der Stelle, für mein Arbeitsgebiet oder so, ist es wirklich klasse, weil die technischen Voraussetzungen sind auf jeden Fall perfekt. Das heißt, ich habe super Internetanschluss, ich kann telefonieren, mein SAP funktioniert alles. Also rein von der Arbeitsweise ist es wirklich gut. Ich kann hier, wenn ich zu Hause arbeite, natürlich zwei Monitore anschließen, also wie in der Firma auch. Was natürlich ein Nachteil ist, man ist nicht vor Ort, das heißt, man hat keinerlei Sozialkontakte, man kann nicht nur schnell was ausprobieren. Das heißt, man muss halt Kollegen bitten, das mal schnell zu überlegen, wenn es dringend ist, oder halt natürlich in die Firma fahren, ist ganz klar. Aber in manche Sache muss man auch sagen, es sitzt mir zu lang da. Das heißt, ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich in irgendeine Berechnung oder so oder Simulationen vertieft bin, dass ich dann noch länger einfach so sitze wie in der Firma, weil in der Firma ist es eigentlich schon wo wahrscheinlich, da meldet sich jemand, wenn er sieht, dass du so lang dort sitzt, komm, wir gehen mal einen Kaffee trinken, mein Kollege sitzt hier näher hinten dran. Also da hat man schon ein bisschen mehr Entlastung, oder es ist halt sicher für die Gesundheit. Während man natürlich, wenn man dort zu Hause sitzt, natürlich einfach dumm stundenlang dort vertieft ist. Natürlich hat man auch zu Hause ein bisschen mehr Ablenkungen und so, aber natürlich ist es Geben und Nehmen. Aber das zum Thema mobile Arbeit fand ich klasse. Im April ging es mal zur Ausnahme mal wieder auf Dienstreise. Wir haben praktisch unsere Fertigungsstandorte in der Slowakei und auch in Tschechien. Die haben wir besucht. Das heißt, schön mit Lufthansa nach Wien geflogen, Firmenware genommen und uns ein bisschen im April, Wetter war ja schon toll, bis die Slowakei angeguckt. Auch ein schönes Land. Breitenbacher hat ja auch erzählt, mit Hohe Tatra, ist er auch dort in der Nähe gewesen und so. Also auch vom Menschenschlag oder so, nichts Negatives. Hat leider, wie gesagt, da es ein Arbeitstermin war, hat man nicht so viel Zeit. Wir waren nachher, wie gesagt, hier das erste Mal dort. Aber auch so vom Ambiente und Essen gehen und ein bisschen Kultur und Landschaft und so war das wirklich klasse. April habe ich dann auch endlich mal die Inspektion von meinem Schummel-Passat erledigt. Was hier extra zu erwähnen ist, dass ich es ein bisschen übertrieben habe. Also der Zeitrahmen hat zwar noch gepasst, aber ich hatte das ist ein Longlife-Fahrzeug, doch irgendwie, glaube ich, knapp ein Dreivierteljahr und 15.000 Kilometer bis überzogen. Aber auch, wie gesagt, der das für mich macht, sagt, war kein Problem, Öl hat gut ausgesehen, war keinerlei Problematik. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, ja, gibt ja auch so Philosophien, wo sagen, so Ölwechsel ist prinzipiell so Geldmacherei und man braucht das gar nicht. Die Öle sind so hochwertig, dass es in Ordnung geht. Aber wie gesagt, meiner ist auf Longlife eingestellt. Ich habe, wie gesagt, immer von Fuchs Lubitec das Originalöl, kostet glaube ich 5 Euro Liter, also wie gesagt, kein Problem. Also wie gesagt, ich tausche da immer und da ich ja aus Prinzip, ich fahre das Auto natürlich immer schön warm, bevor ich halt Drehzahl gebe, aber ich fahre eigentlich immer Strecken von mindestens 30 Kilometer und deshalb denke ich mir, ist das absolut okay, da ich das so ein bisschen überzogen habe. TÜV hat er 8 bekommen, ohne Einwände. Also wie gesagt, Auto ist Gott sei Dank momentan nicht so ein Thema. Nervt zwar ein bisschen, weil durch dieses Patch, habe ich ja auch schon mal erzählt, wirklich der Verbrauch, wenn die da höher gegangen ist und er unrunder läuft, natürlich der krasse Wertverlust oder so. Aber aktuell, wie gesagt, mit der ganzen Problematik mit E-Autos und was hier kommt mit Fahrverbotszone, kann mich natürlich auch betreffen hier in Mannheim oder in Heidelberg. Ist das natürlich alles ein bisschen ungewiss. Ich beschäftige mich mit dem Thema Fahrverbot eigentlich jetzt nicht. Also ich müsste es eigentlich mal machen, wenn ich irgendwo hinfahre, muss man sich ein bisschen angewöhnen, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist glaube ich auch ein Fahrverbot in Darmstadt im Gespräch. Wenn ich habe Euro 5 Diesel, müsste ich wie gesagt noch mal nachlesen, aber ehrlich gesagt muss ich euch sagen, ich würde es auch einfach riskieren. Steuer oder so habe ich bis jetzt noch nichts gemerkt. Da bin ich gespannt, was die noch aufrufe. Und ja, muss man halt ein bisschen gucken. Jetzt sind wir schon im Mai. Mai ist ja traditionell immer Feuerwehr-Maiwanderung. Da möchte ich jetzt nicht ins Detail geben, aber da habe ich es diesmal böse übertrieben. Also zum Thema, ich weiß gar nicht, ob ich mehr gegessen oder mehr getrunken hat. Auf jeden Fall ging es mir nicht gut, war mir eine Lehre. Werde ich das nächste Mal nicht machen. Ansonsten Bike-Wartung hat angestanden. Ich habe mal so ganz teure, also ihr seht ja, die Sparbrötchen-Zeiten sind vorbei. Checkwire-Schaltzüge geholt und ingebaut. Da kostet, der Schaltzug allein ist 10-fache und ich glaube, die Hülle sind auch, glaube ich, mindestens 4-fach so teuer. Also das ist noch was ganz Feines mit Edelstahl und Teflon-Beschichtung und so. Dachte ich mal, komm, wenn wir sie schon mal wechseln, dann machen wir es gleich richtig. Die Sattelstütze, die ich mir als Austausch geholt habe von einer anderen Firma, und zwar diesmal nicht eine hydraulische, sondern eine mechanische, die war auch gleich defekt. Das heißt, ach, ich nenne jetzt nicht die Marke. Wie gesagt, wer sich Storio interessiert, denke ich mal, mein Angebot steht, der kann sich melden. Dann würde ich ihm genau sagen, auf was er achten muss, weil die Sattelstütze, die ich mir geholt habe, ist sehr bekannt und eigentlich sehr gut. Wir müssen halt nur gucken, dass wir wirklich passend gleich die richtige Version bekommen. Also das steht praktisch auf der Sattelstütze drauf. Und die, wo ich bekommen habe, war halt natürlich nicht die neueste Version. Zwemo benutzt, kaputt, ist dann natürlich auch wieder ausgetauscht worden, war natürlich ein bisschen längere Aktion, hat ein bisschen genervt, aber wie gesagt, funktioniert jetzt einwandfrei. Dann hatte ich eine Einladung vom Hörer bekommen. Gruß geht an der Stelle raus, an der BASF Hauptversammlung teilzunehmen. Und wie gesagt, die Chance habe ich natürlich auch genutzt. Wir haben uns dort getroffen. Dann hat er mal offiziell, glaube ich, ein paar Aktien übertragen oder per Name, dass ich an dieser BASF Hauptversammlung teilnehmen konnte. War, wie gesagt, sehr, sehr interessant, auch mal live das mitzubekommen, auch bei der großen Firma BASF, natürlich mit Häppchen essen. Und es war eigentlich eher so interessant, nett, was sie gesagt habe. Natürlich war das auch interessant, aber zu gucken, welche Leute da kommen, oder warum sie kommen. Und wie gesagt, ach, die Fragen aus diesem Zuschauerkreis. Und wie gesagt, da hat man das wirklich schön gezeigt, hat man das schön erklärt. War auf jeden Fall ein klasse Event. Ja gut, in Aktien mache ich momentan nichts. Ach, nichts in Fonds und so Schutzbriefe muss ich mir vielleicht irgendwann mal anlegen. War aber auf jeden Fall klasse. Wir hatten dann natürlich auch noch eine BASF-Werksbesichtigung gemacht. Die wollte ich auch immer machen. Da haben sie uns mit dem Bus durch die BASF gefahren. Das war eigentlich ach, ganz klasse. Dann, wie gesagt, Mutter ging es da besser nach der Operation. Ich war natürlich dann relativ oft da, habe dann die Zeit genutzt, bei der mobilen Arbeit immer die Ordner zu holen aus der Feuerwehr, dass ich dort halt scannen kann aus dem Archiv und habe natürlich auch die Eltern ein bisschen bei der Hausarbeit unterstützt. Deshalb ist jetzt mein neues Hobby Rasenmähen. Also wie gesagt, ich bin ja eigentlich eher von der Optik oder so, wo man das eigentlich nicht machen sollte, ein Fan der Steingärten, ja, ist natürlich nicht so gut wegen Hitze und Temperatur und keine Bienen und so. Ich denke, man muss mal ein bisschen Kompromiss machen. Aber wie gesagt, ach, die Eltern mit ihrem Riesengrundstück, ich habe 1100 Quadratmeter, da muss man auch schon Zeit haben für Rasenpflege und Landschaftspflege und vor alle Dinge muss man das auch können. Aber ich denke mal, wie gesagt, wir sind momentan alle noch nicht im Alter, wo das zum Problem wird, aber denken halt irgendwann dran vielleicht, dass man irgendwann eine Zeit abpassen muss, wo man sich da entweder Hilfe sucht, was anderes macht oder einfach zurückschaltet. Weil wie gesagt, das ging dann relativ zeitig, dass dieses Rasenmähen natürlich für meine Mutter oder auch für meinen Vater möglich ist, ist natürlich aber halt auch mit einem Aufwand und einem Risiko verbunden. Und da man da bei dieser Hornhauttransplantation nicht schwer heben soll, nicht nach unten gucken soll und so. Deshalb an dieser Stelle, ich bin jetzt ein Rasenmäher. Also Elektrorasenmäher. Ich finde das auch relativ meditativ, macht eigentlich Spaß. Und wie gesagt, haben natürlich da auch so ein paar Touraufzeichnungen gemacht, konnte mal in Strava hochladen, das ist mal, wie gesagt, lustig, kann ich euch auch noch in so ein Video schicken, dann sehen wir mal, wie ich da Rasenmähe. Ich glaube, es waren 2,4 Kilometer, also weil ich zu Fuß gegangen bin. So rein tourtechnisch habe ich im Mai mal versucht, ein bisschen eher auf die Distanz zu gehen, also angefangen hat es mit einer 105 Kilometer Tour, war eigentlich kein Problem, jawohl, das Highlight war bis jetzt auch mein weitestes, dann bin ich mal 122 Kilometer gefahren. Was auch im Mai relativ bekannt ist, dort sind ganz viele Bike-Festivals. Dort war ich praktisch am 18. Mai in Willingen. Erwähnenswert extra ist hier nicht nur halt die Downhill-Meisterschaft zu sehen, also mal live, wie sie halt hier diese Downhill-Strecke runterfahren und welche rauszusehen, wie ist der Fahrer drauf, die ganze Community dort zu gucken, sondern da war auch ein E-Bike, oder es ist meistens ein Festival dabei, wo man E-Bikes testen kann. Da habe ich auch mal eine E-Bike Testfahrt gemacht, darf man gar nicht so laut sagen, weil es war halt schon ein bisschen peinlich. Das war halt ein richtiges Mountainbike-Rennen gewesen und wo halt wirklich dann die Profis sich so 100 Kilometer lang manuell die Berge hochgeklemmt habe, natürlich um Willingen rum, um diese Strecke und ja, da musste ich halt natürlich ganz peinlich berührt dasselbe Weg hochfahren wie die Aach und die haben sich natürlich immer schön einer abgedreht, während ich natürlich dann so ein bisschen peinlich mit dem E-Bike hochgefahren bin. Ich habe dann immer gerufen, ich fahre da mal kein E-Bike und so. Also kleine Story. Zum Thema E-Bike oder so, kommt bald in der nächsten Folge noch so ein bisschen Update dazu. Ansonsten, ja, mal wieder ein bisschen blitzt wurde. Zum Thema, wie war so die Fahrleistung und so gewesen? Im Mai hatte ich nochmal hier notiert, hatte ich schon 1455 Kilometer auf der Uhr und hat so 14.000 Höhenmeter. Also die Bikes, wo ich habe, ist momentan mein Mountainbike und das Trekkingrad. Also das Mountainbike hat so 3200 Kilometer drauf und das Trekkingrad 4.9. Im Juni ist noch zu erwähnen, war es Dirt Master Festival gewesen in Winterberg. Das ist auch verbunden mit einem Downhill-Rennen, was sehr sehenswert ist. Dort ist aber auch Slopestyle-Wetten, wo sie halt natürlich mit also so Bekannte wie Fabio Wippner, Frank Diekmann und alle, wo praktisch dann auf so große Sprungschanze-Tricks vorführen mit einem Whip-Up-Contents und so. Habe ich auch ein bisschen gefilmt, ein Video gemacht. Da ist natürlich die Jugend ein bisschen anders da am Feiern. Das war auch ein bisschen goodie Party. Rein von der Strecke hatte ich noch gar nicht erzählt. Die sind von mir ungefähr 250 Kilometer. Die Anfahrtszeit sind so um die 3 Stunden. Ich hatte das praktisch immer als Tagestrip geplant. Morgens um 6:30 einfach los. Es geht dann hoch zu uns Richtung Frankfurt. Dann Richtung Gießen vorbei, beziehungsweise dann Richtung Winterberg. Die Strecke ist gut zu fahren. Hat was ist relativ wenig Verkehr. Man muss gucken, dass man bei Zeide an Frankfurt vorbeikommt. Und dann ist es eigentlich eher nur Autobahn und gut gebaute Landschaft, Landstraße. Parkplätze waren frei, man musste ein bisschen laufen. Es gab cooles Essen, gutes Trinken, die Leute waren geil. Die Stimmung war entspannt. Also wie gesagt, auch wenn ich da wahrscheinlich zu den Ältesten gehöre, die hier so Teilnehmer sind, sind meistens eigentlich immer Eltern und Kiddies und die halt mitfahren oder halt so ein bisschen Sachen gehen. Natürlich auch viele bekannte YouTuber wie Leo Cast oder so sind dann dort. Ja, also wie gesagt, war schon ganz nice gewesen. Zum Thema bisschen Chaos Computer Club und so mal wieder ein anderer Einblick gebracht, also Mate getestet und so, ist, als ich im Landstuhl war, habe ich mal öfter das E-Bike von meiner Mutter genommen. Bin meistens immer so in die Feuerwehr gefahren, weil das halt einfach für die Rückfahrt, bevor ich das Auto hole und fahre 2-3 Kilometer, nehme ich einfach das E-Bike. War nicht so gut die Idee, weil das E-Bike ist so alt und der Motor ist so schwach, dass der mit neuer Motoren nicht vergleichbar ist. Das heißt, es war eigentlich eher kontraproduktiv, dass ich mit meiner Muskelkraft mit diesem E-Bike fahre. Weil das ist natürlich ein unterstützendes Fahrrad für jetzt ein Rennerfahrrad, aber das unterstützt meistens mit 13 Newton und das ist natürlich nicht gedacht, dass da jemand sportlich und enthusiastisch da, der normalerweise 250-300 Watt räte kann, mit diesem E-Bike da fährt. Hat dann später dazu geführt, dass die Kurbel ein bisschen ausgeschlagen war, aber vor allen Dingen, dass es den Akku zerlegt hat. Und zwar, ich weiß auch gar nicht warum, und zwar, da ich meistens über diesen Begrenzer gefahren bin, hat praktisch der Motor nicht sauber abgeschaltet, sondern eher kontraproduktiv noch die Akkus leer gezogen, statt sie praktisch aufzuladen. Ich meine, der hat ja sowieso kein ihr wisst schon, was ich meine, diese Energiegewinnung. Aber da muss ich euch sagen, da war der Akku kaputt. Und dann dachte ich, shit, 300 Euro für so einen Akku ausgebe, das muss nicht sein. Ich kann ja auch mal ganz ein Modellbaukollege, lass die mal gucken. Ja, und da habe ich praktisch eine Einladung gekriegt vom Chaos Computer Club in Mannheim. Habe mir praktisch den Akku geschnappt und bin dann mal dort hingefahren. Und wie gesagt, dann war dann praktisch die Atmosphere. Es waren dann so 6-7 Leute waren halt da. Ich kurz Hallo gesagt oder so. Hat mich schon so ein bisschen, was jetzt komisch gefühlt, also als nicht nerdig genug, um da drin zu passen. Ja, und wie gesagt, bin dann kurz reingegangen und wir haben versucht, den Akku zu retten, aber wie gesagt, keinerlei Chance. Das heißt, durch einen Fehler in der Ladeelektronik gab es wirklich eine massive Tiefenentladung. Das heißt, alle 150 Akkus, ich weiß nicht, ob wir schon mal gesehen haben, wie so ein Fahrradakku aufgebaut ist, das sind praktisch so Blocks und Batteriezellen aus einzelnen Industrieakkus. Das heißt, da waren jetzt 150 Akkus drin und die waren alle kaputt. Ja, das heißt, allein der Wert an Akkus wären praktisch 150 Euro gewesen, Ladeelektronik noch mal 60, 70 Euro und dann hättest du, wie gesagt, ach, nicht gewusst, was es ist. Du hättest ja die aufwendig praktisch beschaffen müssen, weil du kannst nicht so viele Akkus auf einmal bestellen, China ist billiger. Also ihr seht, lange Rede, kurzer Sinn, es war halt einfach Zeit für ein neuer Akku. Das heißt, ein Tipp ist halt hier, wenn ihr so einen Akku habt oder so, wie gesagt, könnt ihr euch gerne mal melden. Ich habe mich, was heißt, ein bisschen eingelesen. Also manche lohnen sich zu reparieren. Es gibt auch so Leute im Internet, die das machen und so. Kann ich euch ein bisschen Tipp geben, falls das bei euch so der Fall wäre. Wie gesagt, bei uns, wir hatten es probiert, hat sich nicht gelohnt, war der Akku erledigt. Ja, und dann, wie gesagt, habe ich dann noch eine Mate Banane getrunken. Wir haben mich ein bisschen hingesetzt, dazu gemacht. Aber es war von der Atmosphäre her und was mache und in den Bauprojekten und so, Chaos Computer Club war schon nice. Ich wusste gar nicht, dass es in Mannheim oder so einen Status gibt oder so. Aber wie gesagt, zum CCC muss ich immer noch, finde ich irgendwie klasse, obwohl das selbst für mich, der so technisch interessiert ist und Computer und so, ist das doch ein bisschen irgendwie andere Welt. Im Juli war mal wieder Zeit fürs Theater, diesmal auch wieder im Dicke Turm in Heidelberg. War wirklich ein schönes Stück. Die ganze Zeit letztes Jahr mussten wir aussetzen, weil es uns einfach nicht interessiert hat. Wir hatten wieder super Glück mit dem Wetter. War wirklich eine schöne Runde, die Veranstaltung kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, deshalb, ich poste auch nochmal vielleicht über Twitter, wenn ich jetzt ein bisschen mehr aktiv bin, auch im Vorhinein, wann oder wo ich hingehe. Vielleicht interessiert es jemand, vielleicht bucht sich jemand noch ein Ticket mit. Muss man halt leider vorher ein bisschen planen, weil man spontan sage, ich will dorthin, ist nett. Der Hörer kennt, dass ich immer von meinem Gates Riemenantrieb schwärme und immer lobe, wie wartungsarm er ist und laufruhig und so. Ja, das Ding hat's voll zerrissen. Das heißt, vielleicht habe ich es doch ein bisschen übertrieben. Ich meine, ihr habt ja oben die Laufleistung gehört, 5000 Kilometer. Er hat es leider nicht geschafft. Da es ein bisschen unterschiedliche Meinung gab zwischen dem Hersteller, dort wo ich das Fahrrad gekauft habe und Gates, gehe ich jetzt mal hier nicht so ins Detail. Ich kann aber euch am Schluss nur sagen, dass die Firma Gates dann am Ende doch sehr nett war und mir praktisch den Riemen erstattet hat. Warum es da so ein bisschen Diskussionen gab, wie gesagt, nicht öffentlich, kann ich euch mal separat zeigen. Ansonsten, ich bin weiterhin von dem Riemenantrieb überzeugt. Ich finde es klasse von der Laufruhe, von der Effizienz. Es hat natürlich einen Mehrpreis, 350 Euro. Das müssen wir euch natürlich überlegen, ob euch in Anführungszeichen das wert ist. Was aber, wie gesagt, wichtig ist, denn ein Gates-Riemenantrieb gibt es in verschiedenen Ausführungen. Also ich hatte praktisch nur die Standardausführung für City und für City-Räder. Dann gibt es natürlich eine verstärkte Ausführung für Reise- und Trekkingräder. Ja, also ihr hört vielleicht zwischen den Zeilen, was vielleicht das Problem bei Cube ist. Und dann gibt es natürlich noch eine Hightech-Endvariante, die ist dann noch richtig carbonverstärkt, die ist für Elektro- und Lastenräder. Und wie gesagt, bei diesem Austausch war dann der Riemen, den ich bekommen habe, nicht mehr schwarz, der war dann schon blau. Und wie gesagt, die extreme Variante ist der rote. Und wie gesagt, nochmal Dank an die Firma Gates, das für den Austausch von dem Riemen hat natürlich auch schon einen Wert. Also sind dann schon 90 Euro, die ich dann aus Kulanz nicht zahlen musste. Ansonsten, wie gesagt, keinerlei Verschleiß. Ich musste weder die Riemenscheibe vorne und hinten tauschen, noch musste ich die Spannung ändern. Wie gesagt, das Ding hat sich abgelöst. Also ich habe so 6 Zahnreisen ausgebrochen. Und wie gesagt, dann können auch nicht mehr fahren. Also no chance. Ja, das heißt, es ist nicht wie bei einer Cat flicken oder so. Also wie gesagt, wenn dort dieser Riemen, wenn dort diese Noppen sich abreißen, dann können wir mal schön schieben. So, August war mit der obligatorische Aktion Menschen mit mobilen Beeinträchtigungen auf die Burg Nahnsteintal. Also wir nennen das immer hier aus Aktion Rollifahrer auf die Burg. Das war wieder ein schönes Ding. Konnten wir 40 Rollstuhlfahrer auf die Burg tragen mit den Feuerwehrkameraden und hatten, wie gesagt, konnten die Burgspiele sehen. Das Stück war auch wieder sehr sehenswert. Also empfehle ich natürlich auch jedem immer, mal die Burg Nahnstein im Sommer zu besuchen, wenn halt mundartmäßig die Burgspiele stattfinden. Es war bei uns Rock am Turm Wochenende. Was leider ein bisschen nicht so erfolgreich war, fand ich ein bisschen halt deprimierend, weil wir haben, wie gesagt, den Termin geändert, haben neue Bands geholt, hatten wirklich eine schöne Show und eine schöne Bühne aufgebaut und hat wirklich gepasst vom Wetter, aber leider halt nicht so Erfolg von Zuschauerzahlen und halt Erlös. Das war ein bisschen traurig gewesen. Das hat mich da so ein bisschen gedämpft. Also wenn man halt so Veranstaltungen hat und man freut sich und man macht Werbung und man richtet halt die komplette Feuerwache hin und man hat noch gutes Wetter und so. Und dann finde ich, ach, als Veranstalter ist natürlich ein bisschen traurig, wenn dann halt nicht so viele Gäste kommen. Ja? Weil, wie gesagt, das war mal in der Vergangenheit nicht so gewohnt. Nitro Olympics waren immer, war ich wieder freitags auf meinem Event. Wie gesagt, ich werde nicht müde, das zu erzählen. War, wie gesagt, wirklich klasse. Das Wetter hat gepasst und ich hatte einen schönen Freitag und habe natürlich mal wieder das Erlebnis, wenn Top View Trackster hier mal hautnah an dir vorbeifetze. Also wie gesagt, wer es nicht kennt, ach, wenn er jetzt kein super Fan ist oder zum Thema Formel 1, beim Trackster ist es halt noch ein bisschen extremer. Da hast du halt dieses Feeling, du musst das riechen und du musst gucken, wie die abgehen. Und wie gesagt, für 25€, nice Preis. Drumherum passt das auch mit Shows oder mit Autoausstellungen. Es gibt dann Burgerbraterei und so. Es gibt so ein Barber, also so ein Friseur, wo du die Haare schneiden kannst. Also das ganze Klientel ist wirklich nice. Was sie dieses Jahr auch noch hatten, ist, die hatten Live-Übertragung. Und wie gesagt, mir tut es halt immer leid für die Leute, die halt, was heißt, halt Vollpreiskarte zahlen. Es hat Samstag und Sonntag hat es geregnet. Das heißt, ich hatte freitags noch das Glück, dass es schönes Wetter war und nicht so heiß. Es sind alle Läufe gemacht. Ich habe 4 Top-View-Trackster gesehen, also waren wirklich geile Zeiten dabei. Habe natürlich auch wieder Video gemacht oder so, wenn es interessiert, kann sich gerne melden. War wirklich klasse, jo. Und samstags diese Abendshow ist dann wirklich, weil es halt nur geregnet hat, ist halt ausgefallen. Die haben zwar noch so ein bisschen Ersatzshow gemacht, aber das ist natürlich nicht so, wie gesagt, wenn die halt wirklich nachts fahren können, welche mit Chat-Trackster und allem. Das ist schon klasse. Metallica habe ich mir angeguckt, ich habe Ken-Karte gehabt, die haben auf dem Maimarkt-Gelände gespielt. Ich dachte, ach komm, super coole Idee, fahre ich doch einfach mal vorbei mit meinem Fahrrad, Papierchen dabei gehabt und einen Stuhl und ich war nicht der Einzige, aber wie gesagt, wir haben parallel von dem Gelände gesessen und wir hatten einen guten Blick auf die Bühne. Also ich habe jetzt nicht das Fernglas rausgeholt, aber so von der Show und von der Live-Show und ach, das Sound war klasse. Also wie gesagt, war wirklich ein Top-Event und irgendwie fand man es halt cool. Ja? Also wie gesagt, tausende von Leuten waren dann drin gewesen und wie gesagt, wir waren vielleicht so 50, 60, die das draußen gesehen haben, schön auf dem Feldweg gesessen. Also ich fand das schon ganz klasse. Was noch als Tour extra zu erwähnen ist, und zwar werden bei uns so die ganze Verbandsgemeinde zusammengelegt. Und das ist auch bei uns, das heißt die Verbandsgemeinde Kaiserslautern Süd und die Verbandsgemeinde Landstuhl sind jetzt eins. Das heißt, diese Fusion hat dieses Jahr stattgefunden. Gab es auch verschiedene Veranstaltungen, wo man als Feuerwehr beherbergt habe. Ich habe das mal in Verbindung mit einer Fahrradtour gemacht und bin mal die Feuerwachen der alten Verbandsgemeinde Landstuhl abgefahren. Das war so eine Tour um die 40 Kilometer, knapp 700 Höhenmeter mit einem gewissen Zeitfaktor. Und was ich jetzt, wie gesagt, auch geplant habe, ist auch mal die Feuerwachen aller, also der kompletten Verbandsgemeinde zu machen. Die Tour ist ein bisschen anspruchsvoller. Da sind wir jetzt schon bei über 1100 Höhenmeter, bei 67 Kilometer und die reine Fahrzeit sind 5,5 Stunden. Also nicht, dass ich das nicht schaffe, aber das ist jetzt blöd, wenn ich nur fahre. Ich will das so lieber als Tour aufziehen, wo man halt sich kennenlernt und wo man vielleicht auch welche einfach an einem Tag, das will ich noch ein bisschen organisieren, einfach sagt, hey, wir machen diese Tour. In Landstuhl geht's um 10 Uhr los, um 10:30 sind wir in Hauptstuhl, eine halbe Stunde später sind wir in Mittelbrunn, dann fahren wir Bankweiderspach, dann sind wir schon, wie gesagt, knapp 3-4 Stunden unterwegs. Dann geht's in die neue Verbandsgemeinde. Wir fahren nur Quaiderspach, wir fahren nur Linde, wir fahren nur Kreckebach. Und dass man dann halt auch wirklich nochmal diese Runde dreht. Und wie gesagt, wäre wirklich schön, wenn halt auch die neue Kamerade halt einfach mitfahren oder man halt natürlich dann an der Wache eine kurze Führung bekommt, ein bisschen was zu essen und trinke, dass man da halt einfach ein bisschen eins wird. Weil die neue Verbandsgemeinde, die ist dann schon sehr groß. Das heißt, man ist dann eins und natürlich, wenn ein überörtlicher Einsatz ist oder so, würden wir zusammen ausrücken. Aber so in unserem Einsatzgeschehen oder so ändert sich jetzt, was heißt, ändert sich nichts. Ich meine, wenn es in Quaiderspach oder so groß brennt, dann fahren wir jetzt natürlich eher hin wie früher. Ja, weil sonst ist das ja, müssen wir gucken, mit Nachbarschaftshilfe war ein bisschen andere Prozedur. Aber da bin ich, wie gesagt, wirklich mal gespannt. So, dann sind wir schon im August. Ich habe ja auch erzählt, Das ist der Teil 1, Freestyle, einfach nur so direkt im One-Piece-Flow erzählt. Deshalb, was ist der Ausblick auf die nächsten Folgen? Die kommt jetzt auch in den nächsten paar Tagen raus, die muss ich nur ein bisschen vorbereiten. Und zwar, um zu teasern, es geht um The Stone Man. Ja, ich habe The Stone Man gemacht. Das heißt, da will ich euch noch ein bisschen nicht nur was Genaueres machen, dann will ich auch noch ein bisschen aufbereiten mehr. Ich war natürlich auch in Urlaub gewesen. Diesmal hat es mich in die Dolomiten verschlagen. Das erzähle ich euch. Dann hatte ich sportlich noch einen anderen Top-Event. Also wie gesagt, Leistungsabzeichen in Silber. Und es gibt auch so ein bisschen paar aktuelle Themen und Berichte. Manche jetzt nicht so ganz erfreulich oder so. Aber wie gesagt, hat sich ein bisschen was erinnert. Es hat ein neuer PC geholt und so etc. Also wie gesagt, nächste Folge wird auch. Was jetzt interessant, also wie gesagt, möchte ich ja, Podcast ist ja für mich, dass ich euch einfach nur ein bisschen erzähle, was es da so Neues gibt oder auch für mich als Reminder, was da als Aktuelles in Anführungszeichen passiert ist und warum, wann, wo, was in eine gewisse Richtung geht. Spoiler Ende. Danke fürs Zuhören, euch noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Bis dann, Servus.